Erster lobt Gott. Ich danke Gott von ganzem Herzen mit anderen Menschen. Zweiter, die Taten von Gott sind groß. Viele Menschen lernen gerne darüber. Dritter, seine Taten sind herrlich und schön. Er tut immer das Richtige. Vierter, wir erinnern uns an seine Wunder. Gott ist gut und hilft uns. Fünfter, er gibt den Menschen Essen, die ihn achten. Er hält seine Versprechen für immer. Sechster, er zeigte seinem Volk seine große Kraft. Er gab ihnen das Land von anderen Völkern. Siebter, seine Taten sind wahr und fair. Alle seine Regeln sind sicher. Achter, diese Regeln bleiben für immer fest. Er handelt ehrlich und richtig. Neunter, er befreite sein Volk. Sein Versprechen bleibt ewig. Sein Name ist heilig. Zehnter, Gott zu achten macht Menschen klug. Wer das tut, versteht viel. Die Menschen loben ihn für immer.